allein in der Dunkelheit. Fühlst du dich doch so frei? Die Stille ist dein größter Freund, doch die Einsamkeit ist längst vorbei. Fast jede Nacht kommen sie in deinen Träumen. Du hast keine Wahl, doch der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Sie sind real. Ein schwarzer Punkt an der kahlen Wand, genau vor dir. Er bewegt sich hin und her, jetzt und hier. Du gerätst in Panik, schlägst um dich vor Wut, doch du erwischst ihn nicht. Es ist falsch, doch du wirst es tun. Du greifst zum Licht. Kakis, überall, wohin du schaust. Kakis, überall, im ganzen Haus. Überall, wo es verweht.